ältesten Weg. Blick auf mich geworfen, ich mich geduckt. Sag mir, was das war. Gewohnt, wird leicht befunden, Gott zu teilen.